Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 887 an Schiller. Die Mohren wird schon heute über 8 Tage können gegeben werden. Ich melde das, damit Sie etwa das Theaterexemplar des Trauerspiels gefällig beschleunigen und die Rollen in der nächsten Woche abgeschrieben werden können. Man hielte alsdann den 22. oder 24. Leseprobe, welches ein großer Vorsprung wäre. Mögen Sie morgen Mittag mit mir essen? Schelling kommt wahrscheinlich herüber, mündlich alsdann mehr. Weimar, den 12. Februar 1803. G.